Erster, du hast keine Entschuldigung, wenn du andere verurteilst, weil du genau dieselben Dinge tust wie die Menschen, über die du richtest. Zweiter, wir wissen jedoch sicher, dass Gottes Urteil über Menschen, die solche bösen Taten begehen, immer der Wahrheit entspricht. Dritter, glaubst du wirklich, o Mensch, dass du Gottes Strafe entkommen kannst, obwohl du andere für Taten kritisierst, die du selbst begehst? Vierter, verachtest du etwa seine große Güte und Geduld, ohne zu merken, dass Gott dich durch seine Freundlichkeit zur Umkehr führen möchte? Fünfter, weil du aber stur bist und dein Herz nicht ändern willst, sammelst du Gottes Zorn für den Tag des gerechten Gerichts. Sechster, an jenem Tag wird Gott jedem Menschen genau das geben, was er für seine Taten verdient hat. Siebter, diejenigen, die geduldig Gutes tun und nach Ehre und unvergänglichem Leben streben, werden von ihm das ewige Leben erhalten. Achter, aber diejenigen, die sich gegen die Wahrheit auflehnen und der Ungerechtigkeit folgen, werden Gottes Zorn und harte Strafe erfahren. Neunter, jeder Mensch, der Böses tut, wird Leid und Angst erleben, wobei dies zuerst die Juden und dann auch die anderen Völker betrifft. Zehnter, doch Gott schenkt Herrlichkeit, Ehre und Frieden jedem, der Gutes tut, zuerst den Juden und ebenso den Nichtjuden. Elfter, das geschieht deshalb, weil Gott alle Menschen gleich behandelt und niemanden wegen seiner Herkunft oder Person bevorzugt. Zwölfter, wer sündigt, ohne das Gesetz zu kennen, wird auch ohne das Gesetz verloren gehen, während die anderen nach dem Gesetz beurteilt werden. Dreizehnter, vor Gott ist man nämlich nicht gerecht, wenn man das Gesetz nur hört, sondern nur, wenn man es auch wirklich befolgt. Vierzehnter, wenn Menschen aus anderen Völkern das Gesetz nicht haben, aber von Natur aus danach handeln, zeigen sie, dass sie ihr eigenes Gesetz sind. 15. Ihr Verhalten beweist, dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind, da ihr Gewissen und ihre Gedanken sie entweder anklagen oder verteidigen. 16. Das wird an dem Tag deutlich werden, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgenen Geheimnisse der Menschen richten wird. 17. Du nennst dich zwar einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz, während du stolz auf deine besondere Beziehung zu Gott bist. 18. Du kennst seinen Willen und weißt genau, was wichtig ist, weil du durch das Gesetz eine gute Bildung erhalten hast. 19. Du bist fest davon überzeugt, dass du ein Führer für die Blinden und ein Licht für die Menschen in der Dunkelheit bist. 20. Du hältst dich für einen Lehrer der Unwissenden, weil du im Gesetz die volle Erkenntnis und die Wahrheit besitzt. 21. Warum lehrst du dann zwar die anderen, aber dich selbst nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen, während du selbst stiehlst. 22. Du sagst, dass man nicht die Ehe brechen darf, aber tust es selbst, und obwohl du Götzen hast, beraubst du ihre Tempel. 23. Du bist stolz auf das Gesetz, aber gleichzeitig beleidigst du Gott, indem du seine Gebote missachtest. 24. Es ist genau so, wie es in der Schrift steht, wegen eurem Verhalten wird der Name Gottes unter den anderen Völkern verspottet. 25. Die Beschneidung ist zwar wertvoll, wenn du das Gesetz hältst, aber wenn du es brichst, ist sie für dich völlig bedeutungslos geworden. 26. Wenn nun ein unbeschnittener Mensch die Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird Gott ihn dann nicht so behandeln, als wäre er beschnitten? 27. Jemand, der körperlich nicht beschnitten ist, aber das Gesetz befolgt, wird dich verurteilen, weil du trotz des Gesetzes und der Beschneidung ungehorsam bist. 28. Ein echter Jude ist man nämlich nicht durch äußere Merkmale oder durch eine rein körperliche Beschneidung. 29. Ein wahrer Jude ist man im Inneren, denn die richtige Beschneidung geschieht im Herzen durch den Geist und wird von Gott gelobt.